Wir tanzten mit Marie, sie wollte mich. Doch als das Meer mich rief, erreichte mich dein Brief, dass sie des Nachts entschlief. Teurer Freund, dass sie des Nachts entschlief, mein teurer Freund. Marie hieß meine Braut, sie war schön, wunderschön. Marie hieß meine Braut, sie war schön. Marie hieß meine Braut, du hast sie mir geraubt, doch ich hab nicht durchschaut. Teurer Freund, doch ich hab nicht durchschaut, mein teurer Freund. Seitdem war ich hier nicht mehr, lang ist her, lang ist her. Seitdem war ich hier nicht mehr, lang ist her. Beim Landgang heute früh, da sah ich doch Marie, ganz plötzlich sah ich sie. Teurer Freund, stell dir vor, ganz plötzlich sah ich sie, ja stell dir vor. Marie hieß meine Braut, sie war schön, wunderschön. Marie hieß meine Braut, sie war schön. Marie hieß meine Braut, du hast sie mir geraubt, doch ich hab nicht durchschaut. Teurer Freund, doch ich hab nicht durchschaut, mein teurer Freund. Sie stand vor deinem Haus, ganz in weiß, ganz in weiß. Sie stand vor deinem Haus, ganz in weiß. Es war ihr großer Tag, sie sah mich und erschrak. Ich lieg in einem Sarg, irgendwo schrieb man ihr. Ich lieg in einem Sarg, da schrieb man ihr. Meine Braut, sie war schön, wunderschön. Marie hieß meine Braut, sie war schön. Marie hieß meine Braut, du hast sie mir geraubt, doch ich hab nicht durchschaut. Teurer Freund, doch ich hab nicht durchschaut, mein teurer Freund. In ihrem Brief hundertmal, hundertmal. Ich las in ihrem Brief ein hundertmal. Die Schrift war mir bekannt,